Eine Plattform auf einem der vielen grünen Berghänge von Rio de Janeiro. Ein malerischer Ausblick auf Botafogo, eines der besseren Viertel der Stadt, über die Hochhäuser hinweg bis hinunter zum Strand und zur Bucht von Guanabara. Linke Hand in der Ferne grüßt der Zuckerhut. Rechts erhebt sich der Corcovado mit dem berühmten Christus, der seine Arme ausbreitet über die Reichen und auch über die wenig Begüterten. Diese bevölkern viele grüne Hänge von Rio, so auch diesen, die Favela Santa Marta. Sie ist das kleinste der zahllosen Armenviertel, die Rio durchziehen. Und das steilste. Rund 800 schmale Stufen führen durch ein Gewirr von engen Gassen und Stiegen, von ineinander und übereinander geschichteten Behausungen bis hinauf zum oberen Ende von Santa Marta. 6000 Menschen leben hier auf engstem Raum, wie der Rapper Fiel. Já bem claro, esse evento aqui não é partidário, esse evento aqui é poder popular, o povo do Santa Marta, tá certo? Diese Protestveranstaltung ist keine Parteiversammlung, sondern dient dem Kampf der Bevölkerung von Santa Marta gegen das Verbot unseres Gemeinderadios. Jeder, der will, hat jetzt die Möglichkeit, seine Meinung zu sagen, hier vor den Bewohnern von Santa Marta. É o poder popular dos moradores do Santa Marta. Fiel, 34 Jahre alt, hochgewachsen, schwarzer Kurzhaarschnitt, von Beruf Rapper. Er ist in Campina Grande, im Bundesstaat Paraíba, geboren, im armen Nordosten Brasiliens. Damals hieß er Emerson Claudio Nascimento dos Santos. Aufgewachsen ist er in der Cidade de Deus, einer der berüchtigsten Favelas von Rio. Seit 2006 lebt er in Santa Marta. Wenn er nicht singt, studiert er Filmgeschichte, Videotechnik und Publizistik, denn er will Journalist werden. Eine erste DVD ist bereits entstanden. Ihr Titel: Arbeit ist ernsthaft. Oft schreibt er Texte für seine Songs. Vor 2 Jahren hat er auch eine 84-seitige Broschüre verfasst, aus der Favela für die Favelas, Geschichte und Erfahrungen des Rapper Fiel. Eine Art Manifest. Ein Zitat. Rap, Rhythmus und Poesie. Ich verwende sie, um bei der Jugend in den Favelas und den anderen Randgebieten Brasiliens Veränderungen zu bewirken. Meine Musik enthält Inhalte, die in Hörsälen nicht diskutiert werden. Ich spreche von Rechten, Arbeitern, Hunger. Mit meinem Rap will ich informieren, nicht unterhalten, will revolutionieren. Denn wir müssen dieses Land verwandeln und damit zuerst bei uns selbst anfangen. Wer sich nicht bewegt, kann nichts bewegen. Kultur der Veränderung in der Favela Santa Marta. Ein Feature von Peter B. Schumann. Auf dem Weg zu Fiel und Radio Santa Marta. In dem Labyrinth der steilen Gassen gibt es mitunter sogar Straßennamen und Hausnummern. Für den Ortsunkundigen bleibt es dennoch ein Irrgarten, in dem er nur durch Fragen weiterkommt und auf diesem Weg die Infrastruktur kennenlernt, die kleinen Verkaufsposten für Lebensmittel und Getränke, mitunter eine Werkstatt und immer wieder Friseure mit meist männlichen Kunden. Nach dem 4. Hinweis stehe ich endlich vor der Adresse. Doch nichts deutet auf Radio Santa Marta hin. Angesichts meines suchenden Blicks sagt eine alte Frau vom Friseur nebenan, darunter. Zwischen 2 Hauswänden eingezwängt führen 4 Stufen nach unten vor eine Holztür mit einem Vorhängeschloss. Es ist niemand da. Ich bin zwar nicht gerade pünktlich, aber hier ist der Lebensrhythmus sowieso anders als bei uns. Doch da kommt auch schon Fiel, schwer bepackt mit dem Kopfteil eines Bettes. Jeder versucht hier jedem zu helfen und auf den beschwerlichen Gängen nach oben oder unten etwas mitzuschleppen. Im Innern von Radio Santa Marta. Ein verwinkelter kleiner Raum, kaum 2 Meter hoch, an den Wänden Regale voller Bücher, Zeitschriften, CDs und DVDs. Auf die wenigen freien Stellen sind Porträts gemalt von Che Guevara, Gandhi, Martin Luther King, Malcolm X, Gramsci und Rosa Luxemburg. Und quer auf einer Wand steht der Satz, wer frei nach der deutschen Revolutionärin, wer sich nicht bewegt, kann nichts bewegen. Ich habe mir von jedem etwas angeeignet, das Beste von ihnen. So habe ich meine Überzeugung von einer demokratischen Welt voller Kontraste gewonnen. Nichts von Diktatur, von Herrschaft über andere. Das Volk muss entscheiden. Ich will ihm nicht vorschreiben, was es tun soll. Ich bin nur ein Vermittler, nicht der Begründer seiner Meinung. Bestimmte Dinge wie Grund und Boden müssen sozialisiert werden, denn sie sind eine Ursache für Gewalt und für Unterdrückung. continua a dominação. Fjell schreibt seinen Vornamen Rapper mit E statt mit A, denn er sieht sich als Revolutionär, als Vertreter eines grundlegenden gesellschaftlichen Wandels. São os mesmos da ditadura que manda aí. Tá tudo intocável. Hier regieren heute noch immer die gleichen Kräfte wie früher in der Diktatur. Unsere Demokratie steht erst am Anfang. Aber wie soll sich etwas ändern, wenn das Volk, wenn die Jugend sich nicht fortbilden kann? Die Politiker reden, als ob wir in einem wunderbaren Land leben würden, voller Reichtum für jeden. Das Land besitzt ja auch große Reichtümer, unendlich viel Erdöl. Aber es kommt nicht dem Volk zugute. Dabei könnten mit all dem Öl all seine Probleme gelöst werden. Doch hat nicht der ehemalige Präsident Lula da Silva, der Gewerkschafter an der Macht, viel für das Volk getan? Er hat doch Sozialprogramme geschaffen und damit die Armut verringert. Lula hat nichts wirklich verändert. Er hat zum Beispiel nichts gegen die Monopolisierung der Kommunikationsmittel gemacht. Im Gegenteil, während der Regierung Lula wurden die meisten kommunalen Rundfunksender geschlossen. Davon war auch Radio Santa Marta betroffen. Das erste Rundfunkprogramm der Favela. Es hat Jahre gedauert, bis es endlich 2010 auf Sendung gehen konnte, obwohl das Projekt lange Zeit sogar von Lula da Silva unterstützt wurde. Als Luis Kleber, sein Initiator, starb, wurde Fjell die Verantwortung übertragen. Ein Dreivierteljahr der Sender täglich von morgens 8 bis Mitternacht Musik und vor allem Informationen ausgestrahlt. So waren die Bewohner von Santa Marta zum ersten Mal bestens darüber informiert, was in ihrem steilen Viertel überall passierte. Doch dann erschien die Polizei. Am 3. Mai 2011, dem Internationalen Tag der Pressefreiheit, half sie Anatel, Radio Santa Marta zu schließen, weil wir keine Lizenz hatten. Deshalb wurde ich sogar eine Nacht lang eingesperrt. Und die Erlaubnis zu kriegen ist für ein Gemeinderadio nicht leicht, zumindest nicht für die wenig begüterten Bewohner einer Favela. Anatel ist die nationale Telekommunikationsbehörde, die Lizenzen und Frequenzen vergibt. Und schon ein normaler Betreiber, der alles problemlos bezahlen kann, braucht dafür wenigstens ein Jahr. Denn Anatel ist eine außerordentlich bürokratische staatliche Institution. Inzwischen ist Itamar Silva vorbeigekommen. Der farbige Mitfünfziger gehört zu den bekanntesten Persönlichkeiten von Santa Marta. Er ist hier geboren und hat sich jahrelang als Vorsitzender der Selbstverwaltung der Gemeinde engagiert. Er leitet inzwischen das angesehene Brasilianische Institut für Gesellschafts- und Wirtschaftsanalyse und könnte sich problemlos eine Wohnung in einem besseren Viertel leisten. Er will jedoch seiner Favela treu bleiben. Von Anfang an hat er Radio Santa Marta unterstützt. Die Schließung des Radios ist eine Einschränkung der Meinungsfreiheit. Alle kommunalen Sender haben es in Brasilien schwer. Sie leiden unter einer sehr restriktiven Gesetzgebung. Seit die Polizei hier in Santa Marta Posten bezogen hat, wird sie auch kompromisslos durchgesetzt. Dabei wurde hier gar kein gegen die Regierung oder die Stadtverwaltung gerichtetes oppositionelles Programm gemacht. Es hat vielmehr Probleme der Bewohner thematisiert und Diskussionen über allgemeinere Konflikte entzündet. Das hat nicht allen gefallen, doch es war sehr wichtig. In einer Art Verschlag verbirgt sich das kleine Sendestudio. Ein Tisch, auf dem ein einfaches Mischpult, zwei Mikrofone, mehrere CD-Player und ein Monitor gerade noch Platz finden. Die Wände sind mit Eierkartons gegen äußere Geräusche abgeschirmt. Nur das Allernötigste an Technik ist hier vorhanden. Doch damit haben sie täglich ein 16-stündiges Programm ausgestrahlt. Und damit könnten sie jederzeit erneut auf Sendung gehen. Fjell singt einen seiner bekanntesten Raps, Rückruf, über seine Ankunft in Rio. Alô? Oi, vó. Tá tudo bem com a senhora? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Olha só, dá pra senhora chamar minha mãe aí fazendo favor? Tá bom então. Hallo, mein Sohn. Hi, Alte. Wie geht es dir? Hier in Rio ist alles schwierig. Mehr als ich ertragen kann. Manchmal möchte ich alles aufgeben und in den Nordosten zurückkehren. Denn ich habe hier genug gelitten. In den Morgenstunden ist es scheißkalt und ich musste ohne Decke auf dem blanken Boden schlafen. Ich hatte weder Radio noch Fernsehen. Anfangs gab's noch nicht mal Wasser und Strom. Ich habe viel gebetet und viel geschuftet, wie du es mich gelehrt hast. Cê tá ligada que eu já tô trabalhando. Marcelão emprestou barraco, é onde eu tô morando. Ainda me lembro da primeira noite aqui. Eu tremia muito, não consegui dormir. Vou falar não, filha da porra, é viadinho dele, né, safado? Eu peço dos outros, desgraçado! Ein junger Mann wird vom Boss einer Drogengang erschossen, weil nicht aussagen will. Sein Freund, der gar nichts weiß, wird mit Benzin übergossen und angezündet. Ein Polizist schaut zu. Gewalt und Korruption in einer Favela. Eine Situation, wie sie früher in Santa Marta geschah, hier nachgespielt in dem langen Episodenfilm Fünfmal Favela, jetzt von uns selbst gesehen. 7 junge Filmemacher aus armen Vierteln von Rio haben sich 5 verschiedene Kurzgeschichten einfallen lassen und sie mit meist professionellen Schauspielern verfilmt. Es sind Episoden aus ihrem Alltag. Elend, das durch Arbeitslosigkeit entsteht. Kinder, die die Misere der Eltern nicht ertragen. Jugendliche, die einen Ausweg durch Fortbildung suchen. Freundschaften, die am Terror zerbrechen. Doch Gewalt- und Drogengangs, die bisher meist als Stereotypen das Bild der Favela in Spiel- und Dokumentarfilmen geprägt haben, sind hier nur am Rand präsent. Es dominieren die alltäglichen Probleme in dramatischen und auch komischen Szenen. Es ist Heiligabend. Die letzten Vorbereitungen werden gerade getroffen. Da bricht wieder einmal die Stromversorgung zusammen. Der Notdienst kommt zwar, aber es fehlt ein Ersatzteil. Der Techniker will losfahren, um es zu besorgen. Aber die frustrierten Bewohner trauen ihm nicht und halten ihn fest, bis er schließlich eine andere Lösung findet und das Fest endlich beginnt. Die Idee zu diesem Werk hatte einer der Pioniere des Cinema Novo, des neuen Films in Brasilien, Carlos Dieges. Der heute 73-Jährige war vor gut einem halben Jahrhundert selbst an einem Episodenfilm mit dem Titel Fünfmal Favela beteiligt, damals gedreht von Regisseuren der aufstrebenden Filmbewegung. Der neue Versuch sollte diesmal aus der Innensicht der Bewohner unternommen werden. Fünfmal Favela, jetzt von uns selbst gesehen, heißt deshalb der Titel. Die neuen Talente hat Dieges in einem Wettbewerb gefunden. 606 junge Favela-Bewohner hatten sich dafür gemeldet. 80 wurden dann in Workshops weitergebildet, denn sie besaßen höchst unterschiedliche filmische Erfahrungen. Sie bildeten später das Produktionsteam, aus dem wiederum die 7 Filmemacher ausgewählt wurden. Das zeigt, wie reichhaltig das Potenzial an Talenten in den Favelas ist, auf was für ein riesiges Interesse Filmarbeit stößt. Heute, da die neue Technologie, die kleinen Handkameras und die einfache Schnitttechnik am Computer praktisch jedem eine Möglichkeit gibt. Bisher sind viele kurze und mittellange Filme entstanden. Sie finden jedoch kaum Verbreitung, werden allenfalls in anderen Favelas gezeigt. Manchmal tauchen sie auf Festivals auf, doch oft bleiben sie Filme aus dem Ghetto für das Ghetto. Mit Fünfmal Favela, jetzt von uns selbst gesehen, ist es erstmals gelungen, die Kreativität dieser jungen Leute im ganzen Land und darüber hinaus auch international bekannt zu machen. Nach der Auswahl der 7 Filmemacher vergingen noch Jahre, bis das Projekt realisiert werden konnte, denn die Finanzierung bereitete große Schwierigkeiten. Ausreichend Zeit, um das Drehbuch zu entwickeln. Wagner Novaisch, 29 Jahre, einer der Regisseure. Am Drehbuch von Fünfmal Favela waren, glaube ich, mehr Leute beteiligt als jemals zuvor in der Geschichte des brasilianischen Kinos. In 5 Organisationen mit jeweils 50 bis 70 Mitgliedern, Favela-Bewohnern, haben wir die einzelnen Geschichten diskutiert. Dabei wurden immer wieder neue Ideen für verschiedene Szenen beigesteuert. Dann wurden sie von uns ausformuliert und wieder im großen Kreis diskutiert. Es war ein langer, kollektiver Prozess. Aber es gibt in diesem Film nichts, was nicht auf alltäglichen Erfahrungen beruht. Todos colocando a realidade, a sua vivência do dia a dia. Inzwischen ist die Gruppe bei anderen Jugendlichen sehr gefragt. Ich treffe Wagner Novaisch und weitere Mitglieder des Teams in einer Hochschule für Kunst- und Zukunftstechnologien im Strandviertel Leblanc. Sie haben gerade ihren Film gezeigt und diskutieren mit den Studenten darüber. Die wollen natürlich wissen, wie sie das alles gemacht haben und was sie selbst tun sollen, um so weit zu kommen. Patentrezepte erwarten sie nicht, doch vielleicht ein paar Tipps, um Fehler zu vermeiden. Die jungen Leute aus der Favela geben ihren Altersgenossen an diesem Ort der Privilegierten bereitwillig Auskunft. Auch ich habe danach Fragen an sie. Wie haben Sie in der Favela das Filmemachen gelernt? Luciano Vigigal, 22 Jahre. Todos nós somos ligados a uma, quer dizer, fomos ou somos ligados a uma organização. Wir alle gehören Organisationen in den Favelas an, in denen wir Film studieren konnten. Aber wir haben auch außerhalb Kurse gemacht, in Filmschulen und Filmwerkstätten. Und dort konnten wir erste Kurzfilme drehen, die wir auf kleinen Festivals und in Filmclubs gezeigt haben. Auf diese Weise hat Carlos Diegues erlebt, dass auch innerhalb der Favelas brasilianische Filme entstehen. Unsere Ausbildung verlief also wie die jedes anderen brasilianischen Studenten. Worin besteht für Sie der Unterschied zwischen den beiden Filmen, dem von 1962 und dem Ihren von 2012? Maneira Caneiro, 25 Jahre, die einzige Frau der Gruppe. Die Filmbewegung von damals, das Cinema Novo, war sehr wichtig. Doch sie war auf die Mittelschicht und die mittlere Oberschicht beschränkt. Die Arbeiterklasse hatte damals nicht die geringste Chance. Und sie hätte wohl auch Schwierigkeiten gehabt, Regisseure wie Glauber Rocha zu verstehen. Wagner Novais. Der Film von heute erlaubt eine viel tiefere Sicht. 1962 waren es Leute von außerhalb, die sich mit großem Respekt über die Favela äußerten. Unser Film basiert auf unserem Leben, beschreibt reale Personen und ihre realen Geschichten. Die Beziehung zwischen Kunst und Leben ist direkter, authentischer. Das ist für mich der Hauptunterschied. Eine Polizeieinheit erstürmt eine Favela auf der Suche nach einer Drogenbande. Eine Szene aus dem kollektiv gedrehten langen Dokumentarfilm Fünfmal Befriedung. Darin stellen sie den heikelsten Teil der neuen Sozialpolitik in den armen Vierteln von Rio dar, den Einsatz der Polizei. Sie hat inzwischen in 28 Favelas Posten bezogen und wie in Santa Marta die Drogenmafia größtenteils vertrieben und insofern für Ordnung gesorgt. Viele der Bewohner betrachten sie jedoch als Besatzungsmacht und oft verhält sie sich entsprechend. Solche Schwierigkeiten, aber auch die Widersprüche und Chancen der Befriedungspolitik behandeln die Filmemacher in ihrer Dokumentation ausführlich. Rodrigo Felia, mit 33 Jahren, der älteste der Gruppe. Ich habe die Polizei immer als Feind gesehen, mit dem wir uns auseinandersetzen mussten. Es war eine Konfrontationsmacht, die kam und ging. Jetzt vertritt sie eine neue Politik und hat Posten bezogen, um zu bleiben. Sie verkörpert eine neue Doktrin der Annäherung. Für mich war das eine besondere Herausforderung, denn ich habe das Kapitel über die Polizei ausgewählt, nachdem ich von einem Polizisten zusammengeschlagen worden war. Jetzt wollte ich wissen, was sind das für Polizisten? Wie werden sie körperlich trainiert und politisch ausgebildet? Was für eine Arbeit haben sie zu leisten? Was passiert mit ihnen während der Ausbildung? Fiel singt von den 788 Stufen, die ans obere Ende von Santa Marta führen. 788, um an die Spitze zu gelangen. 788, um den Christus zu sehen. 788, um nach Hause zu gehen. Das ist die Realität von Santa Marta. Man muss schon an sich glauben, um immer wieder nach oben zu laufen. Und man muss ständig auf der Hut sein, darf sich nicht gehen lassen. Rauf und runter, das ist das Leben in Santa Marta. Demorou, depois vai ter pagode. Diversão é comigo, meu parceiro. Estamos em casa, aqui é Rio de Janeiro. Am oberen Ende von Santa Marta. Ein mit Kunstrasen ausgelegter Sportplatz, von hohen grünen Gitterzäunen begrenzt. Der zentrale Ort für multikulturelle Aktivitäten, gerade von Kindern besetzt, die Fußball spielen. Es ist 18.45 Uhr. Die letzten Strahlen der Sonne werfen lange Schatten. Ich habe mich beeilt, hierher zu kommen, denn hier soll um 19 Uhr eine Manifestation stattfinden. Das wird dich interessieren, hatte Fjell mir gesagt und mich eingeladen. Außer der Sportjugend und ein paar Erwachsenen ist noch niemand zu sehen. Und es deuten auch keine anderen Vorbereitungen auf ein wichtiges Ereignis hin. Ich schaue mich um. Hier ist der bewohnbare Teil der Favela zu Ende. Doch das buschige Grün des Hügels zieht sich steil nach oben bis zur Spitze, auf der eine Kapelle mit einem Bild der heiligen Santa Marta, der Namensgeberin des Ortes, steht. Von hier aus zieht sich ein schmaler, asphaltierter Weg quer über den Hügel. Nur wenige der Häuschen sind aus Ziegelsteinen und Zement gebaut, wie die Wohnungen weiter unten. Die meisten bestehen aus Lehm, Holzbrettern, manchmal verstrebt mit Blech. Von der Ärmlichkeit dieses Teils von Santa Marta kann auch der wunderbare Blick über die Landschaft nicht ablenken. An einigen der Behausungen sind Schilder angebracht. SOS steht auf einem, Nein zur Vertreibung auf einem anderen. Das ist die wirkliche Modell-Favela auf einem dritten. Hier ist der Pico Risco, der Punkt der Gefahr, wie Gilson, mein farbiger 25-jähriger Begleiter, erklärt. Seit 2003 hat der Staat in Santa Marta mehrfach Maßnahmen der Urbanisierung unternommen und prekäre Behausungen in stabile umgewandelt oder die Bewohner umgesetzt. Nur hier oben haben sie nichts gemacht, weil dies angeblich eine Risikozone ist und Teile des Hügels abrutschen können, wie das andernorts geschehen ist. Sie wollen die 56 Familien hier loswerden, aber die denken nicht daran und protestieren dagegen, denn manche leben schon seit Jahrzehnten hier. Um sie unter Druck zu setzen, hat ihnen die Regierung jegliche Renovierung ihrer Häuschen verboten. Als was war dieses festungsähnliche Gebäude der Polizei hier ursprünglich gedacht? Das sollte mal eine Kinderkrippe werden. Als sich Santa Marta jedoch zur Konfliktzone der Gewalt entwickelte, wurde sie aufgegeben und die Polizei übernahm das Gebäude. Es ist eine von 4 Polizeistationen in diesem Viertel, die mit insgesamt 126 Polizisten rund um die Uhr besetzt sind. So begann der Befriedungsprozess. Früher hat die Polizei sich in dem Gebäude völlig abgekapselt. Doch heute kannst du da an die Tür klopfen und mit denen reden. Das war vor 4 oder 5 Jahren unmöglich. Es ist inzwischen 20 Uhr und dunkel geworden. Grelle Scheinwerfer erhellen den Platz. Noch immer spielen die Kinder Fußball und noch immer ist von Fjell nichts zu sehen. Eine Gruppe älterer Erwachsener hat sich eingefunden, Bottiche mit Eiswürfen und Getränken und große Kochtöpfe mit Suppen herbeigeschleppt. Ich komme mit einer jungen Frau ins Gespräch, die ebenso ungeduldig wie ich auf den Beginn der Veranstaltung wartet. Elis Angela Senna. Sie ist Ende 30, Mitglied des Gemeinderats von Santa Gallo, einer riesigen Favela im Süden von Rio, und dort engagiert in einem Projekt zur Verteidigung der Wohnung. Na nossa comunidade, nós temos mais ou menos 4.000 casas marcada para ser removida. In unserem Viertel wurden 4.000 Häuser dazu bestimmt, abgerissen zu werden. Die Bewohner sollten in ein anderes Viertel umgesiedelt werden, das sehr weit weg von ihrem bisherigen Lebensumfeld liegt. Die Stadtverwaltung hat das so entschieden. Sie will die Favela verkleinern. Wir helfen den Betroffenen, sich dagegen zu wehren und werden dabei unterstützt von einem Hilfsprogramm der katholischen Kirche, der Pastoral do Favela, und dem Volksrat, in dem sich Personen aus dem Viertel und aus anderen Bereichen der Gesellschaft engagieren. Die Pastorale ist sehr wichtig, denn sie stellt uns Ingenieure zur Verfügung, die Gegengutachten erstellen. Und der Volksrat organisiert Manifeste und Straßenproteste. Wie geht so eine Umsiedlung, so ein Abriss von Häusern praktisch vor sich? Rückt die Stadtverwaltung mit Polizeischutz an? In einem Fall, den ich selbst erlebt habe, rückten Vertreter der Stadt mit der Polizei an. Diese war schwer bewaffnet, um die Bewohner einzuschüchtern. Dann begannen sie sofort mit dem Abriss, ohne sich groß um die Kinder im Innern zu kümmern. Die Eltern hatten sich bereits auf den Weg zur Arbeit gemacht. Sie schlugen einfach die Tür ein und schleppten die Einrichtung auf die Straße. Die Kinder flehten sie an, aufzuhören, aber sie ließen sich nicht beeindrucken. Die Eltern konnten später nur noch ihre Sachen einsammeln und um Hilfe bei der Pastorale bitten. Elis Angela Senna war nach Santa Marta gekommen, um Fjell und seine Band zu hören und ihn nach Santa Gallo einzuladen. Inzwischen sind auch ein paar junge Leute mit Musikinstrumenten eingetroffen, Lautsprecher werden aufgestellt, aber noch fehlt die Verstärkeanlage. Elis Angela Senna dauert das jetzt doch zu lange, denn sie hat noch einen langen Weg bis zu ihrer Favela vor sich. Bevor sie geht, weist sie mich noch auf einen alten Mann hin, Seo Salvador, einen der ersten und ältesten Bewohner von Santa Marta. Er ist 81 Jahre alt, stammt wie so viele Farbige aus dem armen Nordosten Brasiliens und ist 1953 hier gestrandet. Von Beruf ist er Schreiner. Damals war alles aus Holz, was wir aufgebaut haben. Was anderes konnten wir uns nicht leisten. Eine Toilette besaßen wir nicht, auch kein fließend Wasser. Das mussten wir in Kanistern herbeischleppen. Doch in Pernambuco, wo ich geboren bin, ging es uns nicht viel besser. Hier gab es wenigstens Arbeit, auf dem Bau vor allem. Denn es war die Zeit, als Rio aufgebaut wurde. Von wem? Von uns aus dem Nordosten. Und wie findet er den Umwandlungsprozess von Santa Marta? Früher war das hier alles schwierig. Jetzt ist es einen großen Schritt vorwärts gegangen. Santa Marta wurde ja als erste Favela befriedet. Das ist schon gut so, aber es ist nicht leichter geworden, denn jetzt müssen wir für alles bezahlen. Fürs Licht, fürs Wasser, selbst für den Müll, für alles. Aber dafür reicht oft das Geld nicht. Jetzt scheint die Veranstaltung allmählich loszugehen, nach 2,5 Stunden des Wartens. Wir konnten die Tontechnik nicht rechtzeitig organisieren, entschuldigt sich Fjell später. Der schmale asphaltierte Platz vor dem Spielfeld hat sich mit einer größeren Menge gefüllt, mit sehr vielen Jugendlichen und auch älteren Leuten. Fjell hat mehrere befreundete Rapper aus verschiedenen Favelas eingeladen, solidarischer Protest gegen die Schließung von Radio Santa Marta. Dann legt er selbst los mit dem Santa Marta-Rap. Só quem é? E aí, seu Manel? Querem nos prender com a favela acabar. Mas a nossa voz no mundão vai ecoar. Querem nos prender com Santa Marta acabar. Se o povo está unido, o inimigo não vai segurar. Sie wollen uns loswerden. Mit der Favela aufräumen. Aber unsere Stimme wird in der Welt ein Echo finden. Sie wollen mit Santa Marta aufräumen. Aber das vereinte Volk wird das nicht dulden. Santa Marta muss sich zusammenschließen. Nur so ist der Feind angreifbar. Er spricht mit Engelszungen, ist charismatisch, intellektuell und privilegiert. Er ist der Freund des Gouverneurs, der Feind der Favela und ein Spekulant. Einstimmung auf den letzten, eher kulturellen Akt der Protestaktion. Es geht auf Mitternacht zu. Zwei Clowns rufen die Menge aufs Sportfeld. Dort hat sich bereits in langer Reihe eine Gruppe von Leuten bewegungslos mit dem Rücken zum Publikum aufgestellt. Sie sehen wie normale Besucher aus. Die Clowns tanzen über den Platz, winken die Bewohner mit Kind und Hund herab. Dann treten abwechselnd einzelne Paare aus der Gruppe hervor und spielen Szenen aus dem Alltagsleben. Die Frau ärgert sich, dass ihr Typ schon wieder besoffen von dem scheiß Fußball heimgekehrt ist. Über den Trunkenbold kann das Publikum nur lachen. Dann streitet die Besitzerin einer Boutique mit ihrer Verkäuferin über die Bezahlung und die richtige Behandlung der Kunden. Immer siegen die Schwächeren. Mit kleinen Tricks oder dem richtigen Bewusstsein. Straßentheater auf dem Fußballplatz. Kurze Lehrstücke zum Vergnügen des Publikums, aufgeführt von einem christlichen Laientheater aus einer benachbarten Favela. Es ist weit nach Mitternacht. Die Protestveranstaltung neigt sich dem Ende zu. Der letzte Rapper spielt für ganz Unentwegte zum Tanz auf. Ein neuer Tag in Santa Marta. Ich bin mit Itamar Silva bereits um 9 Uhr früh bei ihm zu Hause verabredet, denn später hätte ich den Vielbeschäftigten nur in seinem Büro im Zentrum von Rio treffen können. Also mache ich mich wieder einmal auf die Suche nach einer Adresse. Padre Elio, 33. Jeder kennt sie, hat er mir erklärt. Ich aber finde sie erst nach dem dritten Anlauf. Eine Gasse wie so viele und ein unscheinbares Haus, eingeklemmt zwischen anderen. Ich kann einen kurzen Blick hineinwerfen. Es sieht sehr geräumig aus. Die Familie ist gerade im Aufbruch, deshalb bittet er mich nach nebenan. Grupo Eco steht auf der Eingangstür. Und das ist unser Thema, die Keimzelle der Kulturarbeit von Santa Marta. O Grupo Eco foi criado em 1976. Então acho que esse é momento muito especial pro Brasil. Die Gruppe Eco wurde 1976 gegründet. Das war ein ganz besonderer Augenblick für Brasilien. Die schlimmste Zeit der Militärdiktatur ging zu Ende. Und erste gesellschaftliche Organisationen begannen wieder aktiv zu werden. Ich selbst habe mich zunächst der Bewegung der Schwarzen angeschlossen, die sich um die Lösung der Rassenprobleme kümmerte. Und habe dann eine Organisation hier in der Favela mitbegründet. Denn ich wollte etwas für den Ort tun, an dem ich lebte. So entstand die Gruppe Eco. Ihr erstes Projekt war eine Zeitung. Damit wollten wir hier innerhalb des Viertels, aber auch außerhalb über die Probleme informieren. Der Gruppe Eco ging es also zunächst nicht um Kultur, sondern um ganz praktische Fragen. Wir haben uns beispielsweise um die Müllsammlung gekümmert, ein ewiges Problem, das damals besonders akut war. Dann haben wir die Selbstverwaltung der Bewohner demokratisiert, denn dort saßen seit langem Leute, die niemals gewählt worden waren. Wir haben für neue Wege, Stützmauern und Abwasserkanäle gesorgt, um den Erdrutschen vorzubeugen. Dieser Teil der Infrastruktur wurde von den vielen Facharbeitern aufgebaut, die hier leben. Wir waren also nicht nur junge Leute, die eine Zeitung machten, sondern solche, die mitten im Leben standen und sich um die Schwierigkeiten der Favela kümmerten. Was für kulturelle Aktivitäten offeriert die Gruppe Eco? Wir arbeiten viel mit Video. Wir haben auch ein Fernsehprojekt, TV Favela, eine Zeit lang verfolgt. Wir haben hier das erste Intranet aufgebaut, eine Computerschulung durchgeführt, den Mitbewohnern geholfen, selbst Computer zusammenzubauen. Und dann haben wir mit freier Software experimentiert. Wir arbeiten viel mit Musik, denn wir wollen nicht, dass die authentische brasilianische Musik verloren geht. Eines unserer wichtigsten Projekte ist das Feriendorf. Es existiert seit 34 Jahren und ist für 320 Kinder zwischen 6 und 12 Jahren bestimmt. Wir bieten ihnen in den Ferien im Januar 2 Wochen lang ein umfangreiches kreatives Freizeitprogramm. Auf einem Video sind Eindrücke vom Feriendorf im vergangenen Januar festgehalten. Danach beginnt das Ereignis mit einem Umzug aller Beteiligten durch die Favela. Eco ruft zum großen Fest auf. In einer Turnhalle basteln zahllose Kinder an Masken aus Papier und setzen sie dann zur allgemeinen Gaudi auf. Andere üben sich im afro-brasilianischen Capoeira-Tanz. Danach ziehen lange Menschenschlangen durch die Halle. Überall werken Kinder und Jugendliche. Später tanzen kostümierte Magier der Straßentheatergruppe von Eco durch die engen Gassen. Die ganze Favela ist auf den Beinen. Was für Theater wird hier noch gespielt, frage ich Itamar Silva. Wir haben ein aktuelles Projekt, bei dem uns besonders die Frage interessiert, wie die Bewohner von Santa Marta durch das Theater mit sozialen Fragen konfrontiert werden können und was ihnen Theater überhaupt zu bieten vermag. Jeden Samstag führt dazu unsere Gruppe unten auf dem Platz neben der Kneipe von Antonio in der Mittagszeit kleine Sketche auf. Eine Stunde später beginnt auf der Terrasse im oberen Stockwerk eine Theaterprobe. Allmählich trudeln die jungen Leute ein. Sie leben alle in Santa Marta und sind zwischen 20 und 30 Jahre alt. Bianca, die Ausstatterin von Kinderfesten, Marcelo, der Tontechniker, Antonia die Tänzerin, Andersen der Drummer, Rogerio das Multitalent. Nur Carlos, der Friseur, ist bereits 35 Jahre und hat schon im Nordosten Straßentheater gespielt. Ich liebe das Theater sehr. Diese Kunst bringt uns mit einer unbekannten Welt in Verbindung. Und sie lässt uns den Alltag besser verstehen. Befreit mich auch aus dem Einerlei meines Berufs als Friseur. Aber warum gibt es hier in der Favela so viele Friseure? Weil es dem Brasilianer gefällt, schön zu sein und sich durch einen besonderen Haarschnitt von den anderen zu unterscheiden. Das gehört zu unserer Kultur, alle zwei Wochen in einen Schönheitssalon zu gehen und sich die Haare schneiden zu lassen. Neben ihm sitzt Bianca. Weshalb nimmt sie hier teil? Theater ist für mich Unterhaltung. Ich spiele hier zwar mit, aber noch mehr interessiert mich die Ausstattung, die Kostüme und Requisiten. Marcelo spielt hier zum ersten Mal Theater. Theater gefällt mir einfach. Es ist eine andere Form des Lebens. Rogério erklärt das genauer. Do circo, então, atrás crianças, por causa da imagem do palhaço, do mágico e tal. Wir arbeiten hier zwar auch mit Zirkusmitteln, mit Clowns und Zauberern, um die Kinder zu begeistern, aber mit dem Thema richten wir uns an die Älteren. Wir sprechen über die verschiedenen Risiken, die es im Leben gibt, über Vorsorgemaßnahmen für Jugendliche, auch über Gesundheitsvorsorge. Und damit muss man früh anfangen. Später erläutert mir Rogério, dass die Sketche, die sie gerade proben, von einer Lebensversicherung gesponsert werden. Versicherungen sind hier in der Gemeinde seit der Befriedung präsent. Sie unterstützen kulturelle Aktivitäten und soziale Projekte, weil sie glauben, dass sie auf diesem Weg den Bewohnern auch ihre Produkte verkaufen können. Sie wissen, dass hier nicht viel Geld vorhanden ist. Aber Kleinvieh macht eben auch Mist. Salve, salve, meu povo trabalhador da favela do campo, estudantes. Temos que abominar esta pedagogia da dominação, moro? Que é aplicada desde o princípio, desde a família real, tá ligado? Quem nos transforma em bandidos, neguinho, é o Estado, o seu Estado. Das Volk ist nirgends vertreten. Lauter Faschisten sind an der Macht. Die Pädagogik der Unterdrückung haben Doktoren gegen uns gerichtet. Und es ist der Staat, der uns zu Banditen degradiert. Mein Lieber, dein Staat. Der Staat, der zu wenig Schulen baut und zu viele Gefängnisse. Der Staat, der die Favela zerstört. Der Rap ist gekommen, um die Pädagogik der Unterdrückung zu überwinden. Der Rap kann helfen. Bei der Befreiung. Nieder mit der Pädagogik der Unterdrückung. Pädagogik der Unterdrückung hat der Rapper Fjell seine neueste CD genannt. Er glaubt, dass heute ein Medien- und Bildungswesen existiert, das lediglich dazu dient, die Gesellschaft zu beherrschen, sie gefügig zu machen. Dagegen singt er mit seinen Raps an. Und dagegen hat er auch sein Manifest geschrieben, aus der Favela für die Favelas. É um livro que tem toda inspiração também na pedagogia do Paulo Freire. Das Buch ist sehr von dem brasilianischen Pädagogen Paulo Freire inspiriert, genauso wie meine Musiktexte. Beide dienen der Bewusstseinsentwicklung der Bürger, einem freiheitlichen Denken. In der Regel wird das durch die Medien verbreitete Wissen dazu benutzt, andere zu manipulieren. Deshalb müssen sie vergesellschaftet, allen zugänglich gemacht werden. Davon handelt mein Buch. Von den Medien, die desinformieren, statt zu informieren. In Brasilien befinden sich die wichtigsten Medien in den Händen der Rechten, einer Minderheit, die über die Produktionsmittel verfügt. Die kleine Fibel zirkuliert in den Favelas, an den Verkaufsständen, bei Veranstaltungen, dort, wo Fjell auch seine CDs, DVDs und selbstproduzierten T-Shirts anbietet. Sie hat ein handliches Format, das in jede Tasche und jeden Beutel passt, denn, nach seinem Wunsch, sollen darin die Brasilianer lesen auf ihren langen Bus- und Metrofahrten zur Arbeit. Sie wird aber auch von manchen Lehrern als Schullektüre verwendet. Ein Auszug aus dem Kapitel Bürgerrecht in Brasilien. Haben wir das? Hier in Rio de Janeiro haben die Medien verbreitet, dass verschiedene Favelas aufgehört haben, Favelas zu sein und jetzt zu Stadtvierteln geworden sind. Ich, der ich in Santa Marta wohne, halte das für eine Lüge. Im Einzelnen. In euren Stadtvierteln habt ihr doch wohl Orte für Kultur, Unterhaltung, Kino und öffentliche Dienstleistungen wie Omnibus, Schule, Krankenhaus etc. Hier in der Favela haben wir keinerlei öffentliche Räume. Außerdem sehe ich hier um mich herum noch immer Dutzende von Hütten aus Holz und offene Abwasserrinnen. Wohnt man so in einem Stadtviertel? Bürgerrecht in Brasilien ist dummes Geschwätz. Niemals werden wir diese Rechte in einem kapitalistischen Land erhalten, das Schulen, Universitäten, Hospitäler, Wasser, Erdöl und Land privatisiert. Hier in Brasilien hat das Volk nur Pflichten und keine Rechte. Aber wir haben Träume, die wir uns nicht privatisieren lassen. Das Bürgerrecht ist ein solcher Traum, und den werden wir weiter träumen. Fjells erstes literarisches Abenteuer, so Itamar Silva im Vorwort der Broschüre, ist ein Beispiel für die marginale Literatur in Brasilien. Sie entsteht in den sogenannten gesellschaftlichen Randgebieten und wird geschrieben aus der Perspektive der dort lebenden Autoren. Paulo Linz hat Ende der 90er Jahre als einer der ersten Schriftsteller mit seinem Roman Stadt Gottes darauf aufmerksam gemacht, dass der Blick von innen auf die Misere andere Einblicke ermöglicht. Inzwischen hat sich in den brasilianischen Favelas in Rio und São Paulo eine breite Bewegung marginaler Literatur entfaltet. Der Begriff ist jedoch umstritten. Eu não classifico como marginal, porque marginal pode ser rótulo perigoso. Ich würde sie nicht als marginal bezeichnen, denn das kann zu gefährlichen Missverständnissen führen. Unter Marginalen versteht man hier auch Kriminelle. Der Begriff grenzt auch zu sehr ein und verkleinert. Diese Literatur sollte wie jede andere behandelt werden, in dem Bewusstsein, dass es für einen Autor in einer Favela viel schwieriger ist, ein Buch herauszubringen. Meine Literatur ist die eines Arbeiters, der in einer Favela wohnt und seine Probleme und Illusionen mitteilt. Die geschriebenen wie die gesungenen Texte von Fjell sind nicht als Endprodukte eines Schaffensprozesses zu verstehen, sondern als Interventionen in die Gemeinschaft, in der sie produziert und verbreitet werden. Bei seinen Songs kommt das performative Element hinzu. Beides sind Wesenszüge dieser sogenannten marginalen oder besser peripheren Literatur. Einer ihrer bekanntesten Vertreter ist Sergio Weiss. Er hat eine Kooperative zur Förderung dieser Literatur gegründet und einen Veranstaltungsort geschaffen, die Sarau, die offene Bühne im Rahmen einer Bar. In der Peripherie gibt es keine Theater, keine Museen, keine Bibliotheken, keine Kinos. Die Bar ist der einzige öffentliche Raum, den uns der Staat gegeben hat. Die haben gedacht, dass wir uns dort zu Tode saufen würden. Aber wir haben die Bars in Kulturzentren umfunktioniert. Und jetzt ist das nicht mehr aufzuhalten. Denn wenn es was in der Peripherie gibt, dann sind das Bars. Viele solcher normalerweise für Alkoholismus, Arbeitslosigkeit und Gewalt bekannten Orte sind im letzten Jahrzehnt in eine Art poetische Bühnen verwandelt worden. Dort können Taxifahrer, Hausangestellte, Arbeiter oder eine junge Schauspielerin wie Naruna Costa ihre Talente beweisen. Nein, ich trage keine Fahnen, mein Herr. Ich lasse auch keine Tauben fliegen, auf keinen Fall. Und erwarten Sie keine Tränen, sie sind längst versiegt. Der Frieden hat eine festgelegte Stunde, wenn der Präsident erscheint. Ich gehe nicht hin. Der Frieden ist reine Zeitverschwendung. Der Frieden ist ein weißer Herr, der mir nie ins Gesicht gesehen hat. Der Frieden ist sehr weiß und er braucht Blut. Wie gesagt, ich gehe nicht hin. Nicht mal, wenn der Frieden an meine Tür klopft. Ich mach ihm nicht auf. Lass ihn nicht rein. Den Frieden muss man verbieten. Verbieten. Es ist eine Form der Slam-Poetry. Poesie als Waffe, als Ausdruck der Selbstbehauptung, als Akt des Widerstandes oder auch nur als Möglichkeit unmittelbarer Kommunikation. Viele dieser Auftritte sind untertags im Internet zu sehen. Sie werden auf Webseiten und Blogs hochgeladen. Literatur der Peripherie als multimediale Aktion. Thematisch beschäftigt sie sich oft mit der sozialen Wirklichkeit, in der ihre Autoren leben. Wie das Gedicht »Die Elenden« von Sergio Weiss. Vitor nasceu no Jardim das Margaridas. Erva daninha nunca teve primavera. Victor wurde im Margaritenviertel geboren, als Unkraut. Er kannte keinen Frühling, wuchs wild auf, ohne Vater, ohne Mutter, ohne Orientierung. Er stand mit beiden Füßen auf dem Boden, denn er hatte kein Fahrrad. Hugo dagegen wurde nicht geboren, er hatte Premiere. Mit seiner weißen Haut gab es für ihn keinen Winter. Er hatte Vater, Mutter, eine reiche Patentante und genoss eine gute Lehre. Victor wurde zum Dieb, Hugo zum Halsabschneider. Einer stahl, um zu essen, der andere, um das Gehalt aufzubessern. Einer lebte mit einem Fuß im Knast, der andere von der Geschäftemacherei. Einer hatte keine Freunde, nur Kumpane, der andere Teilhaber. Nun ist das Phantombild erstellt. Victors Gesicht erschien im Polizeireport. Hugo posierte für die Gesellschaftsseiten. Der mit dem Schießpulver büßt reuig hinter Schloss und Riegel. Der mit dem feinen Füllfederhalter bereichert sich schamlos. Dem einen bleibt nur, zum Glauben zu konvertieren. Der andere wird für die Präsidentschaft kandidieren. O da pólvora apodrece penitente. O da caneta enriquece impunemente. A um só resta vir a crente. O outro é candidato a presidente. Berühmte Autoren wie Sergio Weiss oder der international bekanntere Ferres sehen in den Saraus und ihren Auftritten eine pädagogische Funktion. Genauso wie der Rapper Fjell. Sie wollen konkrete Inhalte vermitteln, damit Bewusstsein schärfen, das Recht der Menschen in der Peripherie auf eine eigene Stimme demonstrieren. Als erster ist auf dem deutschen Buchmarkt in diesem Jahr Ferres angekommen, mit einer Kurzgeschichte, in der er einen Wohnungswechsel beschreibt. Nachbarn. Ein Auszug. Am nächsten Tag stand ich früh auf. Das Auto stand immer noch da, nur die Seitenscheiben waren inzwischen zertrümmert. Erst da kam mir der Gedanke, dass es ja geklaut worden sein könnte. Ich rief mehrmals bei der Polizei an. Der Tag ging vorbei und niemand kam. Nachts störte mich nur, dass die Ratten meine Zimmerdecke zernagten. Vom Kratzen der Krallen bekam ich Gänsehaut. Aber gegen 4 Uhr konnte ich einschlafen. Um 7 begann der Schrotthändler gegenüber mit dem krachenden Zerkleinern der Flaschen. Ich ging nach draußen, um Brot zu kaufen. Die Straße war leicht abschüssig und mir wurden die Augen feucht, als ich zum ersten Mal sah, dass meine frühere Wohnung nicht neben einem Schrottplatz lag und keine Kirche im Hinterhof hatte und auch keine Ratten wie die neue. Aber es gab kein Zurück mehr. Es war meine Wohnung und es war mein Schicksal. Also warf ich, als ich zur Tür kam, einen Blick auf den blauen Uno und sah, dass er hübsche schwarze Sitze hatte und ein Sportlenkrad. Ich habe mir nie viel aus Autos gemacht, doch ich beschloss, dass ich, falls ich jemals ein Auto hätte, genauso ein Sportlenkrad wollte. Nach ein paar Minuten hatte ich das Lenkrad schon abgebaut und sah, dass den Schaltknauf ein wunderschön gezeichneter Krebs zierte. Als ich ihn berührte, erklang eine Sirene. Ich wollte noch alles erklären, aber auf meinem Schoß lag das Lenkrad. Die Polizei, die ich gerufen hatte, war endlich da. Nun bin ich an einem ruhigen Ort. Ich muss mir nur das Bad teilen und manchmal auf dem Boden schlafen, wenn ich eine Wette verliere und mein Bett an einen Zellengenossen abtreten muss. Zurück auf der oberen Plattform von Santa Marta. Ein letzter Blick auf die Favela, die ich 2 Wochen lang erkundet habe. Ich habe die große Kreativität der Menschen in diesem sogenannten Randbezirk der Gesellschaft erlebt, ihren Gemeinsinn und ihren Widerstandsgeist. Und ich habe erfahren, welche Bedeutung Kultur in schwierigen sozialen Verhältnissen gewinnt. Wer sich nicht bewegt, kann nichts bewegen. Kultur der Veränderung in der Favela Santa Marta. Ein Feature von Peter B. Schumann. In der Regie des Autors sprachen Nina West, Gerd Grasse, Adam Nüm, Erwin Schastock und der Autor. Ton und Technik Christiane Neumann. Redaktion Sabine Küchler. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2013.